Kundgabe 5824. Empfangen durch Bertha Dudder am 10. und 12.12.1953. Licht der Wahrheit. Lampen ohne Öl. Verbrauchtes Gewand. Euch ist es gegeben, aufklärend zu wirken, ein Licht hineinzutragen in das Dunkel der Nacht. Denn Nacht ist es rings um euch, wo noch kein Licht entzündet wurde. Nacht ist es, wo die reine Wahrheit fehlt, wo die Menschen im Irrtum dahinwandeln, wo sie noch nicht recht unterrichtet sind auf geistigem Gebiet. Nacht ist, wo der Geist des Menschen noch nicht erweckt ist zum Leben, der erst das Licht entzündet im Herzen des Menschen. Was euch Menschen auch an geistigem Wissen unterbreitet wird, es bleibt für euch ohne Wert, solange ihr nicht in der Liebe lebet, denn solange bleibt es nur ein totes Wissen. Schauet ihr aber um euch, so werdet ihr nicht viel liebe Menschen finden können und folglich auch wenig Licht, weil erst die Liebe das Licht ausstrahlt, weil erst das Wissen dann lebendig ist, wenn die Liebe es belebt hat. Überall, wo die Liebe gelehrt wird, wird mein Urgesetz verkündet, und dort ist auch Wahrheit. Dort also sind die rechten Vertreter Christi, und diese reden aus meinem Geist. Ob sie nun erreichen, dass die Zuhörer die Liebegebote erfüllen, liegt an diesen selbst. Doch nur von dem Erfüllen der Gebote der Liebe zu mir und zum Nächsten ist der Reifezustand des Menschen abhängig. Und also auch die Erhellung des Geistes, die volle Erkenntnis, das Licht, das den Menschen von innen erleuchtet. Erfüllung der Liebegebote bedingt einen Lebenswandel nach meinem Willen, das sich Bewegen in meiner Ordnung von Ewigkeit, also eine Wandlung des Bösen zum Guten. Dies allein ist mein Wille, und dazu sollen die Menschen angeregt werden durch meine rechten Vertreter auf Erden. Dies allein ist die Weinbergsarbeit, die von meinen Knechten ausgeführt werden soll, den Menschen darüber aufzuklären, dass nur ein Leben in Liebe ihn vollenden kann, dass nur die Liebe den Zusammenschluss mit mir herstellen kann. Alles, was den Menschen daher als Evangelium nahegebracht werden soll, darf nur die Veredelung des Menschen, ein Umgestalten zur Liebe, bezwecken. Dann ist es eine rechte Weinbergsarbeit, die meine Knechte auf Erden ausführen. Warum aber ist auf Erden so wenig Licht, wo mein Evangelium doch in der ganzen Welt verkündet wird? Oder wird weniger mein Evangelium verkündet und mehr auf Äußerlichkeiten Wert gelegt? Wird das Verkünden der göttlichen Liebelehre nur als nebensächlich behandelt, um dafür andere Lehren in den Vordergrund zu stellen? Und achten die Menschen dieser meiner Liebelehre hinzugefügten Lehren und Gebote mehr als ersterer? Bedenket euch diese Fragen einmal ernstlich und ziehet die rechten Schlüsse. Wenn ich von der Erfüllung meiner Liebegebote ein geistiges Ausreifen abhängig mache, wenn geistiges Streben die irdische Not verringert oder unnötig macht, wenn ihr aber mehr denn je in der Welt irdische Not ersehen könnet, dann muss also die geistige Aufwärtsentwicklung zu wünschen übrig lassen und also auch auf ein Vernachlässigen dessen geschlossen werden, was ich als Wichtigstes immer wieder den Menschen vorstelle, die Liebe zu üben. Und also auch muss das Evangelium der Liebe den Menschen nicht eindringlich genug gepredigt werden. Also müssen zu wenig rechte Vertreter meiner Liebelehre, zu wenige treue Knechte auf Erden mir dienen, wenngleich alle für meinen Namen einzutreten glauben. Es ist zu viel Schein und zu wenig Wahrheit. Es ist der Tod auch dort, wo man mich verkünden sollte und zu verkünden glaubt. Es ist nichts Lebendiges mehr, sondern nur noch ein traditioneller Schein. Der Abglanz dessen, was einst erstrahlte, in vollster Lebensfähigkeit. Und darum ist auch kein Leben mehr unter den Menschen, keine Erkenntnis, keine Wahrheit und kein geistiger Fortschritt. Nur noch ein verbrauchtes Gewand ist übrig, das keinen Dienst mehr verrichtet, das aber in Ehren gehalten wird, in übertriebener Weise. Es sind Lampen ohne Öl, die den Menschen als Lichtspender vorgetäuscht werden, die keinen winzigen Strahl mehr aussenden können. Und darum ist überall Finsternis. Überall ist Nacht des Geistes. Und nur ganz selten flammen kleine Lichtlein auf. Nur ganz selten hat ein rechter Vertreter meines Reiches mit seinem Licht Zutritt in die Dunkelheit. Doch deren Licht wird hell erstrahlen. Sie werden Aufklärung zu geben vermögen und die Wahrheit hineintragen. Das Licht der Erkenntnis, das jeden wohltätig berühren wird, der das Licht sucht. Amen.